Alltagschinesisch. In der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语. 每日汉语. Hallo, 大家好. Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. Bevor es mit der heutigen Lektion losgeht, wollen wir kurz einen Blick auf die wichtigsten Sätze vom vergangenen Mal werfen. Gerne. Ich möchte einen kleinen Kühlschrank kaufen, heißt auf Chinesisch 我想买一个小冰箱。我想买一个小冰箱。 哪种质量好? Welches Modell ist von guter Qualität? 哪种质量好? Dieses ist besonders leise. 它的噪音特别小。别的店更便宜。别的店更便宜。 Ich erinnere mich, das heißt, in anderen Geschäften ist es noch billiger. Hören wir uns doch noch einmal die Dialoge der letzten Lektion an. 欢迎光临. 我想买一个小冰箱. 哪种质量最好? 质量都不错. 哪种是最新款的? 这个是今年的新款. 它的优点是什么? 它的噪音特别小. 别的店更便宜。我们不能再便宜了。 1500元是最低价格。能用信用卡吗? 可以。能送货吗? 请告诉我您的地址和电话。Das war die Wiederholung. Nun kommt die heutige Lektion. 哪儿有大的书店? 我要买本 字典。我想买本北京导游手册。请问英文小说在几层卖? Ich möchte gerne in einen Buchladen gehen und mir einige Lehrbücher und Romane kaufen. Aber was heißt eigentlich Buch? Buch heißt Schuh. Schuh. Und wie heißt Buchladen auf Chinesisch? Shudian. Dian heißt Geschäft oder Laden. Aber was muss ich sagen, wenn ich einen großen Buchladen suche? Man kann sagen, 哪儿有大的书店? 哪儿有大的书店? 哪儿, wo? 哪儿? 有 heißt wörtlich haben. 有. 大的, groß. 大的. 书店, Buchladen. 书店. 哪儿有大的书店? 哪儿有大的书店? Wo ist ein großer Buchladen? 哪儿有大的书店? 去王府井看看吧。那儿有个不错的书店。Jetzt gibt es ja verschiedene Arten von Büchern. Was sage ich, wenn ich zum Beispiel ein Wörterbuch kaufen möchte? 我要买本字典。Ich möchte ein Wörterbuch kaufen. 我要买本字典。我要 heißt ich möchte. 我要 Mai heißt kaufen. Mai. Ben ist ein Zähleinheitswort für Bücher. Ben. Zidian, Wörterbuch. Zidian. Wo yao mai ben zidian. Wo yao mai ben zidian. Ich möchte ein Wörterbuch kaufen. Wo yao mai ben zidian. 什么字典? 英汉, 汉英双向字典。 还需要什么吗? 还要一本汉语成语字典。 Ich suche auch nach einem Reiseführer für Beijing. In dem Fall sagt man am besten 我想买本北京导游手册。 我想买本北京导游手册。 导游手册 Reiseführer。 导游手册。 我想买本北京导游手册。 我想买本北京导游手册。Ich möchte einen Reiseführer für Beijing kaufen. 你好，我想买本北京导游手册。 那您直接上二层，就在电梯左边。 Und ich interessiere mich natürlich auch für Romane. In dem Fall suchen wir nach 小说。 小说。Wie frage ich aber jetzt speziell nach englischsprachigen Romanen? Man kann sagen, 请问英文小说在几层卖？ 请问英文小说在几层卖？ 请问 Entschuldigung 请问 英文 heißt englische Sprache 英文 小说 Roman 小说 在 heißt sich befinden 在 几层 welcher Stock 几层 卖 verkaufen 卖 请问英文小说在几层卖？ 请问英文小说在几层卖？ Entschuldigung, in welchem Stock finde ich englischsprachige Romane? 请问英文小说在几层卖？ 在四层。 Hören wir uns noch einmal die Dialoge der heutigen Lektion an. 哪儿有大的书店？ 去王府井看看吧，那儿有个不错的书店。 我要买本字典。 什么字典？ 英汉，汉英双向字典。 还需要什么吗？ 还要一本汉语成语字典。你好，我想买本北京导游手册。 那您直接上二层，就在电梯左边。 请问英文小说在几层卖？ 在四层。 So viel zu den heutigen Dialogen. Weiter geht es mit den Hinweisen zur chinesischen Kultur. Wenn man Chinesen zu Hause anruft, wird man während des Gesprächs oft dazu eingeladen, doch einmal auf einen Besuch vorbeizukommen. Dies ist jedoch eher beiläufig gemeint und nicht als formelle Einladung zu verstehen. In China waren früher Besuche bei Freunden oder Kollegen zu Hause dennoch sehr zwangslos. Normalerweise war es nicht nötig, einen festen Zeitpunkt auszumachen.Es reichte oft, kurz vorher Bescheid zu geben und zu fragen, ob der Gastgeber Zeit hatte. Wegen der schnelllebigen Zeit, in der wir leben, sowie aufgrund der rasenden Entwicklung der modernen Kommunikationsmittel, hat jedoch die Anzahl der Besuche bei Freunden oder Verwandten abgenommen. Sie werden vielmehr durch SMS, E-Mails oder Telefonanrufe ersetzt. Damit sind wir am Ende der heutigen Lektion angelangt. Wie immer gibt es noch eine Quizfrage für Sie.Wie sagt man, ich möchte ein Wörterbuch kaufen auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann schreiben Sie uns doch an ger@cri.com.cn. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见! 再见!